Es ist üblich, solche Vorträge mit, also jedenfalls in einem universitären Rahmen wie diesem, ist es üblich, einen Vortrag mit solchen einleitenden Bemerkungen zu beginnen, wie: Es wird mir heute Abend nicht möglich sein, das Thema erschöpfend zu behandeln. Genau das möchte ich aber zu Beginn sagen, denn das Thema Anti-Amerikanismus ist wirklich ein bisschen zu groß für einen Vortrag an einem Abend. Und ich werde mich in meinem Vortrag auf ein von vielen Erklärungssträngen konzentrieren zu dem Phänomen Anti-Amerikanismus in der politischen radikalen Linken. Wenn man sich so anguckt, es gibt zwar schon eine Menge wissenschaftlicher Veröffentlichungen, aber gleichzeitig auch noch eine größere Menge an Forschungslücken. Und ich werde mich vor allen Dingen auf die Zeit vor 1933 konzentrieren, weil das die Epoche ist, mit der ich mich am besten auskenne, aber weil es auch gleichzeitig die Epoche ist, in der man meines Erachtens häufig besser bestimmte Zusammenhänge erkennen kann als in der Zeit nach 1945. Für die Zeit nach 1945, das will ich nur vorweg sagen, wäre es zum Beispiel dringend nötig, noch einen weiteren Erklärungsstrang zu berücksichtigen zu dem Phänomen Anti-Amerikanismus, und das wäre die ganze verdrängte Nazi-Vergangenheit in Deutschland und die Form von Abwehr unbewusster Schuldgefühle, die sich in solchen Rufen wie USA, SA, SS ausdrücken, in den notorischen Gleichsetzungen der USA mit Nazi-Deutschland oder auch in den Gleichsetzungen wie Bush und Hitler. Also das hat ja in den vergangenen 10 Jahren immer wieder zu Debatten auch geführt. Ich glaube, das Phänomen ist bekannt. Und ich denke, um dieses Phänomen erklären zu können, muss man auf jeden Fall in Deutschland jedenfalls auf die nicht erfolgte Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit rekurrieren. Also ich will nicht leugnen, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hat, aber etwas scheint an dieser Auseinandersetzung schief zu laufen, wenn es solche notorischen Gleichsetzungen gibt. In der Zeit vor 1933, das will ich auch gleich vorwegnehmen, war dieses Phänomen des Anti-Amerikanismus, wie Thomas Hauri in dem Sammelband Nichts gegen Amerika, linker Anti-Amerikanismus und seine lange Geschichte schreibt, innerhalb der kommunistischen Linken noch, spielt es noch gar keine herausragende Rolle. In der frühen DDR, für die Thomas Hauri Spezialist ist, war das ganz anders. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschland stellte die DDR als den einzigen deutschen Staat da, der diesen Anspruch haben könnte. Die BRD hingegen, so hieß es Anfang der 50er Jahre, sei ein antinationales Gebilde. Das sind jetzt alles so Zitate aus offiziellen Verlautbarungen der SED. Ein antinationales Gebilde, das dem deutschen Volke durch die imperialistische Unterdrückungspolitik aufgezwungen worden sei. Und weiter zitiert Thomas Hauri aus Veröffentlichungen aus Anfang der 50er Jahre: Die BRD mit ihrer sogenannten Verfassung sei nichts als ein Separatstaat von USA-Gnaden, ein von den Gnaden des Dollarimperialismus abhängiger westdeutscher Marionettenstaat, und dabei wird Staat auch noch in Anführungszeichen gesetzt, ein kolonialer Satellitenstaat, in dem die hohen Kommissare unter der Regie von McCloy diktieren. Also das als kleines Beispiel dafür, welche Blüten innerhalb der parteikommunistischen Linken Anti-Amerikanismus gespielt hat. Wenn man die Ursachen solcher Vorstellungen analysieren will, dann denke ich, und so habe ich ja auch das in der Ankündigung dieses Vortrags geschrieben, muss man sich mit der Entwicklung des marxistisch-leninistischen Anti-Imperialismus kritisch auseinandersetzen. Denn für den Anti-Imperialismus spielte der Begriff oder das Konzept Finanzkapital eine zentrale Rolle. Auf diesen Begriff werde ich in meinem Vortrag immer wieder eingehen. Und der ist deswegen so wichtig, weil Wladimir I. Lenin in seiner berühmten Schrift Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus den Imperialismus als die Herrschaft des Finanzkapitals definiert hatte. Und ich werde im Laufe meines Vortrags zeigen, wie und wann das Finanzkapital in erster Linie in den USA verortet wurde. Bevor ich darauf eingehe, muss ich allerdings etwas zur antiimperialistischen Linken heutzutage sagen. Denn das, was als antiimperialistische Linke firmiert, ist heutzutage ein weites Feld. Und wenn man über die deutschen Landesgrenzen hinwegschaut, dann sieht es sogar noch bunter aus. Was ich auf den ersten Blick sehr bemerkenswert finde, ist eine sehr tiefe Kluft zwischen einerseits zahlreichen antiimperialistischen Gruppierungen, die es in Städten wie Hamburg gibt, und andererseits einer Theoriebildung, die sich deutlich, sehr deutlich von der Politik solcher antiimperialistischen Gruppierungen distanziert. Und zwar eine Theoriebildung, die sich durchaus in einer antiimperialistischen Tradition sieht. Ich werde das gleich an Beispielen zeigen. In Hamburg, also das Hamburger antiimperialistische Zentrum B5, erlangte überregionale Berühmtheit, nachdem deren Mitglieder 2009 die Vorführung von Claude Lanzmanns Film Warum Israel im B-Movie verhinderten und Kinogäste als Judenschweine beschimpften. Es gab auch homophobe Beleidigungen etc. Ein halbes Jahr später, und das ist dann der Effekt solcher Aktionen, ein halbes Jahr später machte die Hamburger NPD diesem Spektrum ein Gesprächsangebot auf ihrer Website, weil, Zitat, die klaren Ziele der antiimperialistischen Strömung viele Gemeinsamkeiten mit dem weltanschaulichen Fundament der NPD aufwiesen. Und das wird dann noch allgemeiner ausgeführt. Zu nennen ist unter anderem der politische Kampf für ein freies, soziales und kulturelles Leben innerhalb des deutschen Volksstaates. Also ich zitiere jetzt aus der NPD-Erklärung. Des Weiteren wird die Achtung und Erhaltung der Natur und des Tierschutzes aufgeführt. Auch der geistige Widerstand gegen den Kapitalismus, gegen die Ausbeutung sozial benachteiligter Angehöriger unseres Volkes sowie der Kampf gegen politische Repression, internationale Kriege der USA und die Zersetzung der geistigen und kulturellen Substanz unseres Volkes und so weiter. Und dann stellen Sie sich die Frage, und warum können wir aufgrund dieser Gemeinsamkeiten nicht ins Gespräch kommen? Ja, das wäre eigentlich eine Situation, in der radikale Linke sich fragen sollten, was sie gerade gemacht haben oder was sie so machen, wenn man so ein Gesprächsangebot bekommt. Mir ist nicht bekannt, dass sich DB5 mal grundlegend mit ihren Aktionsformen und ihrer politischen Haltung daraufhin auseinandergesetzt hat. Und auch weiterhin, das erlebe ich auch selber, ihr habt es ja auch durch die Anmoderation schon erfahren, ich erlebe auch selber, dass wer so etwas kritisiert, als Zionistenschwein, als Antideutsch beschimpft wird, als Kriegshetzer, als US-Kriegstreiber und antiimperialistische Linke verfolgen nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Städten Leute, die linke Politik vertreten und brüsten sich gleichzeitig damit, durch solche Gewalt den Vorstoß des US-Imperialismus zurückzuschlagen. Okay, das ist also das eine Extrem dessen, was man antiimperialistische Linke nennen kann. Auf der anderen Seite, habe ich schon gesagt, gibt es die Theoriebildung. Frank Deppe und andere legten 2004 ein Buch mit dem Titel Der neue Imperialismus vor, in dem sie kritisierten, dass das Sammelsurium an Kräften, die im Irak gegen die USA kämpfen, kaum als Befreiungskampf gelten könnten, weil der von ihnen praktizierte Terrorismus völlig gleichgültig gegen seine Opfer wird und ihre Ziele rückwärtsgewandt sind, das heißt auf neue religiös legitimierte Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse zielen, die mit den Inhalten der Befreiungsbewegung der Neuzeit nichts zu tun haben. Also das schreiben Frank Deppe und andere zu einer Zeit, als antiimperialistische Linke dazu aufriefen, man solle 10 Euro für den irakischen Widerstand spenden. Wir sind jetzt im Jahre 2014, jetzt weiß man, dass Organisationen wie der Islamische Staat mit solchen Sozialhilfebeiträgen gar nichts anfangen können, dass sie mit Millionensummen operieren. Aber vielleicht kann sich mancher heute aus diesem Spektrum glücklich schätzen, seinen ganz winzigen Beitrag zum Aufbau dieser Mörderbande gelegt zu haben. Und ein anderes, ziemlich prominentes Beispiel für die Diskrepanz zwischen Tagespolitik auf der einen Seite und Vordenkerinnen und Vordenkern auf der anderen Seite ist David Harvey, der ebenfalls 2004 ein Buch mit dem Titel Der neue Imperialismus veröffentlicht hat. Problematisch an Harveys Buch ist, dass es genau wie das von Depp und anderen vor dem Hintergrund des Irakkriegs von einem neuen Imperialismus handelt und damit die alte und falsche Gleichsetzung Imperialismus gleich USA reproduziert. Andererseits warnt David Harvey in diesem Buch vor einem linken Nationalismus und schreibt, Zitat, Rassismus und Nationalismus, einst das Band zwischen Nationalstaat und Imperium, tauchen als Waffe im Kleinbürgertum und der Arbeiterklasse wieder auf, um sich gegen das kosmopolitische Finanzkapital zu organisieren. Und ich werde hoffentlich im Laufe dieses Abends zeigen, wie berechtigt diese Warnung vor dem Nationalismus in der Linken ist. Und um meine eigene Position zu verdeutlichen, möchte ich noch einen Marxisten zitieren, den man nach meiner Meinung zu fast jedem Thema lesen kann. 2003, also ein Jahr zuvor, reflektierte Moshe Postone in einem in Frankfurt am Main gehaltenen Vortrag Geschichte und Hilflosigkeit das Dilemma der radikalen Linken nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Das Dilemma, so Postone, bestand mit Beginn der Massenmobilisierung gegen den Irakkrieg darin, dass eine Kritik in emanzipatorischer Absicht in der heutigen Welt außerordentlich schwierig geworden sei, denn dazu wäre es erforderlich, eine neue Form des Internationalismus zu entwickeln, die mit den Dualismen des Bezugsrahmens des Kalten Kriegs bricht. Diese Dualismen legitimierten häufig die Politik und Struktur von Staaten als antiimperialistisch, die keinen Deut emanzipatorischer waren als die zahlreichen autoritären und repressiven Regime, die von der amerikanischen Regierung unterstützt werden. Wem es gelingt, aus diesem Zitat herauszulesen, dass man pro Amerika, pro Bush oder pro Krieg sein soll, der hat eine Medaille verdient. Also dies ist absolut das Gegenteil davon. Postone ist bekannt für seinen genialen Aufsatz Antisemitismus und Nationalsozialismus, in dem er die moderne Judenfeindschaft als fetischisierten oder personifizierten Antikapitalismus deutete. Ich hoffe, dass es im weiteren Verlauf dieses Abends klarer wird, was das ist. An dieser Stelle nur so viel. Postone wandte sich gegen eine Form von Antikapitalismus, die anstatt das Kapitalverhältnis zu überwinden oder es zu versuchen, bestimmte Erscheinungsformen des Kapitals oder Personen angegriffen hat, die angeblich das Kapitalverhältnis verkörpern würden. In Bezug auf den Anti-Amerikanismus könnte man zwei grundlegende Fragen stellen. Nämlich erstens, warum stehen eigentlich die USA und in Klammern und Israel für den Imperialismus? Das ist die eine, denke ich, grundlegende Frage. Und die zweite grundlegende Frage ist, warum gelten überhaupt bestimmte Nationalstaaten als Verkörperung des Imperialismus? Es wird spätestens 5 Minuten klarer, warum ich diese Fragen aufwerfe. Aber für mich sind die auch Fragen, die sich aus den Postone-Überlegungen ergeben. Und das Zitat, was schon am Anfang hier zu lesen war, an der Wand, stammt von Michael Hahn aus dem Sammelband Nichts gegen Amerika, linker Anti-Amerikanismus und seine lange Geschichte. Und Michael Hahn hat in diesem Band den linken Anti-Amerikanismus genau so definiert. Der linke Anti-Amerikanismus, und jetzt zitiert er noch eine Gruppierung, exterritorialisiert die negativen Folgen des Kapitalverhältnisses und reterritorialisiert es in Amerika, oder anders ausgedrückt, linker Anti-Amerikanismus wird einen bestimmten Nationalstaat, nämlich die USA, für das Elend verantwortlich machen, das der Kapitalismus als gesamtgesellschaftliches und weltweites Verhältnis anrichtet. Es ist in einer Hinsicht bemerkenswert, dass solche Fragen im 21. Jahrhundert wieder gestellt werden, denn diese Fragen wurden vor knapp 100 Jahren bereits gestellt, und zwar von keinen unbekannten Personen, sondern von keiner geringeren als Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg hat schon vor Beginn des Ersten Weltkrieges eine Analyse des Imperialismus vorgelegt, in der sie versuchte, Imperialismus und Globalisierung als einen ökonomischen Prozess jenseits nationaler Kategorien zu denken. Und in einer Broschüre, die relativ bekannt geworden ist, die sie im Gefängnis geschrieben hat und die unter dem Titel Junius-Broschüre bekannt geworden ist, die Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie, schrieb sie, die imperialistische Politik ist nicht das Werk irgendeines oder einiger Staaten, sie ist das Produkt eines bestimmten Reifegrads in der Weltentwicklung des Kapitals, eine von Hause aus internationale Erscheinung, ein unteilbares Ganzes, das nur in allen seinen Wechselbeziehungen erkennbar ist und dem sich kein einzelner Staat zu entziehen vermag. Alle Leute, die nach der Lektüre von Rosa Luxemburg diesen Satz verinnerlicht hätten, wären damit gefeit gegen den klassischen Antiimperialismus und auch gegen Formen von Antiamerikanismus. denn diese Analyse bietet dafür einfach keinen Anhaltspunkt. Ich habe hier ein Vortragsskript vor mir liegen, von dem ich glaube, wenn ich es langsam genug halte, komme ich auf über 2 Stunden. Das will ich euch nicht zumuten, aber ich hoffe, ich kann am Schluss noch mal kurz auf Rosa Luxemburgs Analyse eingehen. Aber jetzt zur Geschichte des Anti-Imperialismus im Sinne des Marxismus-Leninismus, für den Rosa Luxemburg mit ihrer Analyse überhaupt keine Rolle gespielt hat. Sondern dieser Anti-Imperialismus geht zurück auf Lenins Position, ist allerdings eine Veränderung auch von Lenins Position. Lenin hatte 1916 eine Broschüre veröffentlicht unter dem Titel Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus und darin den Imperialismus als die Herrschaft des Finanzkapitals definiert. Das 20. Jahrhundert, schrieb Lenin, sei der Wendepunkt vom alten zum neuen Kapitalismus, von der Herrschaft des Kapitals schlechthin zu der Herrschaft des Finanzkapitals. Und bei Lenin hat dieser Begriff Finanzkapital, der ja seit einigen Jahren wieder eine Renaissance erlebt, eine sehr umfassende Bedeutung. Der bedeutet nämlich nicht nur den Finanzsektor, also nicht nur Banken und Börse oder nicht nur den Aktienmarkt, sondern zugleich eine stärkere Monopolisierung der Industriezweige und damit verbunden eine direkte Anteilseignerschaft und somit unmittelbare Beteiligung von Banken am industriellen Sektor. Und schließlich, und das ist der wichtigste Aspekt zum Verständnis des Imperialismus, bedeutet dieser Begriff die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte. An anderer Stelle drückt das Lenin so aus, dass Finanzkapital werfe im buchstäblichen Sinne des Wortes seine Netze über alle Länder der Welt aus. Und im weiteren Verlauf der 20er Jahre diente der Begriff Finanzkapital mehr und mehr dazu, einen Prozess, den man heute Globalisierung nennt, greifbar zu machen, indem man ihn personalisiert. Also Lenin betonte noch, dass die Kapitalisten, Zitat, die Welt nicht etwa aus besonderer Bosheit unter sich aufteilen, sondern weil die erreichte Stufe der Konzentration sie zwingt, diesen Weg zu beschreiten und Profite zu erzielen. Und trotzdem kreierte er mit seiner Analyse ein klares Feindbild. In einem Kapitel mit der Überschrift Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus führte Lenin 1916 aus, der Imperialismus bringe das außergewöhnliche Anwachsen der Klasse mit sich oder richtiger der Schicht der Rentner, das heißt Personen, die vom Couponschneiden leben, Personen, die von der Beteiligung an irgendeinem Unternehmen völlig losgelöst sind, Personen, deren Beruf der Müßiggang ist. Und damit bot dieser Text schon eine sehr simple Gegenüberstellung und auch ein einfaches Feindbild. Also auf der einen Seite die arbeitenden produktiven Massen und auf der anderen Seite diese Rentiers, die lediglich parasitär existieren und deren Beruf der Müßiggang sei. Dieses Bild ist so griffig und so populär, dass es auch an Stellen wieder auftaucht, wo die Leute, nach meinem Wissen jedenfalls, sich auf Lenin oder den Parteikommunismus gar nicht beziehen. Es taucht zum Beispiel in der Rede von den 99% auf, das die Occupy-Bewegung populär gemacht hat. An solchen Begrifflichkeiten ist nicht falsch, dass es nicht eklatante Unterschiede gibt zwischen den Vermögensverhältnissen, also gewaltige Unterschiede im Einkommen und Vermögen, aber falsch ist der Eindruck, dass diese 99% ein Schicksal teilen und auf der anderen Seite auch das 1%, das oft nicht genannt wird, auch eine Einheit bilden würden. Als würden alle Lohnabhängigen, alle Ausgebeuteten und so weiter die gleichen Ziele verfolgen, das gleiche Schicksal teilen und die verschiedenen Akteure in den Banken, in den Börsen, in Aktiengesellschaften, Aufsichtsräten und so weiter ein einziges gemeinsames Interesse auf der anderen Seite. Und über die Zahlen kann man natürlich immer noch streiten, was dann 1% und nur 90% sind, aber das sind, glaube ich, Nebenschauplätze. Okay, das ist der allgemeine Rahmen, zu dem jetzt noch der Nationalismus in der Linken dazukommt. Ich habe gesagt, die Position von Lenin wird im Laufe der 20er Jahre etwas verändert. Das zeichnet sich bereits 1920 ab, also noch zu Lebzeiten von Lenin. Da erscheint in Deutschland das ABC des Kommunismus auf Deutsch, verfasst von 2 Mitgliedern der Zentrale der russischen kommunistischen Partei, Nikolai Bukharin und Jewgeni Prebatschinski. Und da hieß es im ABC des Kommunismus über die kapitalistische Gesellschaftsordnung ganz einfach, ein kleines Häuflein Rentner beherrscht alles, die Mehrzahl der Armen besitzt nur die Arbeitskraft. Das meine ich mit, das ist ein sehr einfaches und griffiges Bild. 1924 erschien in Deutschland eine Broschüre, die ebenfalls als Einführung in den Marxismus-Leninismus gedacht war, von der KPD herausgegeben, das politische Grundwissen des jungen Kommunisten. Und da hieß es dann, so entpuppt sich das Finanzkapital als eine ganz gewaltige ökonomische und politische Herrschaft einiger weniger. In wenigen Händen befindet sich die Macht über ganze Völker und Nationen. Und 1926 veröffentlichte dann die KPD in ihrem Zentralorgan der Tageszeitung Die Rote Fahne auf der ersten Seite das Manifest an das werktätige Volk Deutschlands, in dem es hieß, alle reaktionären Mächte in allen Teilen der Wirtschaft, in allen Winkeln und Ecken des kapitalistischen Staates bilden eine geschlossene Einheit. Sie hängen zusammen wie Kletten nieder mit der Diktatur des Finanzkapitals. Bislang habe ich noch nicht gesagt, wo dieses Finanzkapital eigentlich zu Hause ist, aber das wird gleich kommen. Ich will noch auf einen Text eingehen, den vielleicht einige von euch kennen. Also bemerkenswert ist erstmal an solchen Aussagen, dass vermittels dieses Konzepts Finanzkapitals implizit das Verhältnis von Ursache und Wirkung umgedreht wurde. Aus dem, was man in Marxischer Tradition als Bestandteil oder als Folge der kapitalistischen Produktionsweise beschreiben könnte, also dass es so etwas gibt wie Banken und Aktien und so weiter, wurde im Laufe der 20er Jahre eine Art eigenständiger Akteur, nämlich das Finanzkapital, das dann gewissermaßen die Ursache war der Verelendung in der kapitalistischen Gesellschaft und auch die Ursache für eine ungesunde Profitmaximierung. Heute dient das Buch von Arthur Rosenberg, Die Geschichte der Weimarer Republik, auch ein sehr gutes Buch im Großen und Ganzen, als eine Überblicksdarstellung im Geschichtsstudium zur Weimarer Republik. Und Arthur Rosenberg, der bis 1927 Mitglied der KPD gewesen war, schrieb darin in klassisch-leninischer Tradition erstmal, der vorherrschende Einfluss des Finanzkapitals ist für die neueste Epoche des Kapitalismus im Allgemeinen charakteristisch. Und dann schreibt er über die Jahre 1924 bis 1928, in diesen Jahren nahm in Deutschland diese Erscheinung geradezu fantastische Formen an. Und dann führt er das genauer aus. Und was mir in diesem Zitat wichtig ist, ist vor allen Dingen die Biologisierung, die hier mit drin steckt. Dann führt er aus, der ungesunde und abnorme Charakter der deutschen Wirtschaft in diesen Jahren zeigte sich in dem Übergewicht der Finanzierungstechnik über das eigentliche Warengeschäft. Eine Brauerei ist in normalen Zeiten eine Einrichtung, um Bier herzustellen und mit Nutzen zu verkaufen. Ein Restaurant soll Speisen absetzen und ein Theater den Zuschauerraum füllende Stücke geben. Jetzt dienten die Brauerei, das Restaurant und das Theater nicht mehr ihren natürlichen Zwecken, sondern sie waren nur noch das Objekt von Finanzspekulationen. In diesem Zitat versucht Rosenberg vermutlich auch eine bestimmte Stimmung in der Weimarer Gesellschaft wiederzugeben. Aber gleichzeitig ist bemerkenswert, dass diese Beschreibung auch in die Beschreibung passt, die die KPD zur gleichen Zeit gegeben hat und darin eine Opposition von benutzt wird, die auch heute wieder beliebt ist, nämlich eine Opposition, eine Gegenüberstellung von, es gibt einerseits eine gesunde kapitalistische Produktionsweise und es gibt bestimmte Formen der Entartung dieser Produktionsweise. Und dass sich das natürlich sehr weit entfernt hat von einer marxischen Analyse, ist klar, denn zu normalen Zeiten dient das Theater nicht nur dazu, tolle Stücke zu produzieren, sondern gleichzeitig auch einen Profit zu erwirtschaften, genauso wie der Verkauf von Bier und andere Warenverkäufe. In jedem Fall der Profitmaximierung. Und damit kommen wir, würde ich sagen, zu einem Grundproblem der antiimperialistischen Position. Es scheint nämlich einfach vorstellbar zu sein, was es bedeutet, sich von Fremdherrschaft zu befreien. Also man definiert einfach eine Gruppe, ein Kollektiv und sagt, das sind wir und es gibt eine andere Gruppe und das sind die anderen und die beherrschen uns. Und eine ganz simple Forderung ist, diese, die uns da beherrschen, die müssen weg, die müssen wir vertreiben oder im Zweifel müssen wir sie auch töten. Das ist relativ leicht vorstellbar, wie das geht. Sich aber vorzustellen, was es bedeutet, den Kapitalismus zu überwinden, das Kapitalverhältnis aufzubrechen, ist etwas komplexer. Es wird aber, wenn man sich anguckt, was in den 20er und 10er Jahren geschrieben wird, wird immer wieder versucht, die Befreiung vom Kapitalismus so ähnlich darzustellen wie die Befreiung von Fremdherrschaft. Und diese Titelseite der Roten Fahne ist dafür ein gutes Beispiel. Also es war in der kommunistischen Internationale üblich, die Herrschaft des Kapitals eben nicht als ein gesellschaftliches, strukturelles Verhältnis zu beschreiben, sondern personifiziert als die Herrschaft der Kapitalisten. Und auf dieser Titelseite wird das Ganze dann auch noch biologisiert. Also man sieht einen riesigen, kräftigen Arbeiter, der in seinen beiden mächtigen Fäusten, an der Kleidung gut erkennbar, den Großgrundbesitzer und den Kapitalisten trägt. Also Kapitalisten wurden zu der Zeit immer mit Zylinder und mit Frack dargestellt. Mit seinem einen Bein steht dieser mächtige Arbeiter. Auch das könnte man hinterfragen, warum das nun gerade ein Mann sein muss, aber das ist heute nicht das Thema. Mit dem einen Bein steht dieser mächtige Arbeiter im Dorf oder in einer kleinen Stadt. Mit dem anderen Bein steht er in der Industrie. Also, wenn man die Worte weglassen würde, wäre selbst dann das Bild, glaube ich, schon verständlich. Der wirft die beiden jetzt raus, den Großgrundbesitzer und den Kapitalisten, und dann ist die Gesellschaft befreit. Und nichts ändert sich ansonsten. Das Dorf, die Stadt bleibt die gleiche, die Industrie bleibt die gleiche, er bleibt der gleiche, der Arbeiter bleibt der gleiche, und trotzdem ist die Gesellschaft befreit. Und dann tut die entsprechende Überschrift, nämlich entfernt die Parasiten, wählt Kommunisten, tut dann noch einen letzten Schritt, nämlich zu sagen, der Großgrundbesitzer und der Kapitalist sind für das ganze Funktionieren der Gesellschaft völlig überflüssig. Die existieren nur wie Parasiten im Garten. Man kann die einfach entfernen, dann wächst und gedeiht der Garten noch viel besser. So würde auch die Wirtschaft noch besser wachsen und gedeihen, wenn diese Ausbeuter entfernt werden. Ich habe schon kurz erwähnt, dass Lenin ein ganzes Kapitel in seiner Broschüre über den Imperialismus betitelt hatte: Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus, und dass sich unter Stalin solche Begrifflichkeiten gefunden haben, ist, glaube ich, bekannt. Diese Abbildung haben diejenigen von euch, die letzte Woche schon hier waren, schon gesehen. Ich habe sie leider nur so groß gekriegt, ich weiß auch nicht, was da schiefgegangen ist. Also die Ausgabe der Monatszeitschrift der IG Metall, die Metall mit der Titelseite vom Mai 2005, die Aussauger. Und im Gegensatz zu der Abbildung, die ich eben gezeigt habe, hier wird das noch nicht nationalisiert. Also hier wird nicht gesagt, die Parasiten sind die ausländischen Parasiten, sondern es wird geografisch nicht zuordnet. Bei so einer Titelseite ist dann klar, die Mücke, die da zu sehen ist, auf der Metallausgabe kommt am Zylinder erkennbar. Und da merkt ihr auch die alte Ikonografie mit dem Zylinder, Kapitalist. Und gleichzeitig ist der Zylinder als der Zylinder aus den USA erkennbar. Und man kann sich denken, wen es aussaugt. Und wenn man die Zeitschrift aufschlägt, ist auch klar, sie saugen an den deutschen Fabriken mit ihren Rüsseln. Das ist der ganzseitige Beitrag, das neue Finanzkapital. Der Beitrag erschien 1926 in der Roten Fahne. Und in dem hieß es, die Monopolisierung der deutschen Industrie stehe, Zitat, unter dem Kommando des amerikanischen Finanzkapitals. In einem anderen Beitrag in der Roten Fahne mit dem bemerkenswerten Titel Ein amerikanisch-deutsches Überfremdungskonsortium aus dem gleichen Jahr hieß es, es bildet sich ein neues Finanzkapital. Aber dieses neue Finanzkapital, das an dem deutschen Industriekapital emporwächst, gehört ökonomisch und politisch zum amerikanischen Imperialismus. Die deutschen Banken, die sich dazu hergeben, mit einem Fünftel sich am Überfremdungstrust zu beteiligen, sind nichts weiter als die deutschen Agenten der amerikanischen Finanzkapitalisten. Also da ist schon eine Menge enthalten von dem, was Tobias Jäcker vor einer Woche hier vorgetragen hat. Und in solchen Beschreibungen sind dann die Hauptursachen für die Verelendung der Bevölkerungsmehrheit in Deutschland nicht in Deutschland zu suchen, sondern in den USA. Die deutsche Industrie war eher ein neutraler Ort, der fremden Interessen unterworfen wurde. Ich habe es auch schon anfangs gesagt und ich will es nochmal sagen, der Anti-Amerikanismus war, wenn man die Rote Fahne jedenfalls zugrunde legt, Mitte der 20er Jahre noch nicht so stark ausgeprägt wie nach 1945. Aber Ende der 20er Jahre ist es schon deutlich stärker noch als das hier. Das lag unter anderem daran, dass als Verkörperung des Imperialismus auch noch Großbritannien galt. Gleichwohl gab es auch schon Mitte der 20er Jahre Beiträge in der Roten Fahne gegen die Amerikanisierung der deutschen Kultur. Also die Überschriften lauteten dann zum Beispiel die deutsche Philosophie im Dienste des amerikanischen Imperialismus oder Amerikanisierung des deutschen Films. Und ich will nochmal einen Schritt zurückgehen und auch sagen, in welchem Kontext das noch zu verorten ist. Kurz nach der Gründung der Kommunistischen Internationale 1919 sahen deren Vertreterinnen und Vertreter außerhalb Sowjetrusslands zwei Gruppen von Verbündeten. Das waren zum einen die Rätebewegung der fortgeschrittenen Arbeiter aller Länder, also anders gesagt die kommunistischen Bewegungen, und zum anderen waren es, Zitat, alle nationalen Befreiungsbewegungen der Kolonien unter unterdrückten Völker. So hatte es Lenin 1920 formuliert. Und entsprechend war eine klare Forderung, auf die sich dann die Kommentaren 1920 verständigte, wie es etwas umständlich in der deutschen Fassung dieser, des Protokolls heißt, dass anzustreben sei, eine Politik der Verwirklichung des engsten Bündnisses aller nationalen und kolonialen Freiheitsbewegungen mit Sowjetrussland, wobei die Formen dieses Bündnisses von der Entwicklungsstufe der kommunistischen Bewegung unter dem Proletariat jedes Landes oder der revolutionären Freiheitsbewegung in den zurückgebliebenen Ländern und unter den rückständigen Nationalitäten bestimmt werden. Anders ausgedrückt, es war keine Bedingung, dass diese nationalen Befreiungsbewegungen kommunistisch wären oder sozialistisch, sondern indem sie nationale Befreiungsbewegungen sind, würden sie, weil sie auch gegen den Imperialismus kämpfen, automatisch eine Kooperation herstellen können mit der Komintern, mit der Kommunistischen Internationale. Das also für die nationale Befreiung zu kämpfen, reichte der Komintern, um sie als Verbündete anzuerkennen. Josef Berger, den ich heute Abend nochmal erwähnen werde, führendes Mitglied der Kommunistischen Partei Palästina und Anfang der 30er Jahre in der antiimperialistischen Liga aktiv, schreibt allgemeiner dazu in seinen Lebenserinnerungen: Der Nationalismus der Bevölkerung in den Kolonien sollte gefördert und als Waffe gegen den Imperialismus genutzt werden. Die Bevölkerung in den Kolonien könnte später mit dem Anwachsen des Proletariats und des politischen Lebens wieder von dem Nationalismus entwöhnt werden. Und das heißt auch, dass unterschieden werden musste zwischen einerseits einem guten Nationalismus, nämlich dem der unterdrückten Völker, und einem schlechten Nationalismus, dem der imperialistischen Staaten. Nationale Befreiungsbewegungen verfochten, so behauptete die Rote Fahne 1926 unter der Überschrift Unterdrückte nationale Minderheiten, Zitat, objektiv stets proletarische Interessen, denn letztlich würde ihnen, Zitat, der Verrat ihrer Bourgeoisie an der nationalen Sache offenbar werden. Und da diese Berufung auf die nationale Befreiung im Widerspruch zu der Tatsache stand, dass nationale Bewegungen in vielen Bereichen der Welt von der jeweiligen herrschenden Klasse maßgeblich beeinflusst oder sogar geführt wurde, stellte der Beitrag auch nochmal grundsätzlich fest, die Arbeiterschaft darf sich nicht dadurch beirren lassen, dass auch imperialistische Mächte diese Bewegungen zu ihren Zwecken zu missbrauchen versuchen und unter Umständen unterstützen. Und jetzt lese ich noch eine Stelle vor aus dem ABC des Kommunismus. Das wird euch spätestens dann deutlich, wenn ich einen kleinen Filmausschnitt heute Abend zeige. Den werde ich auf jeden Fall zeigen. Das ABC des Kommunismus habe ich ja schon zitiert. Und ich glaube, die meisten von euch kennen die berühmte Formulierung von Marx und Engels aus dem Kommunistischen Manifest, dass das Proletariat kein Vaterland habe. Im ABC des Kommunismus von Bukharin und Przebyszynski hieß es dann, dass das Proletariat sein Vaterland erst erobern müsse. Und wenn das passiert wäre, dann würde das Proletariat es auch militärisch verteidigen. Nochmal das ganze Zitat. Die Aufgabe des Proletariats besteht darin, den Staat der Bourgeoisie zu zerstören und nicht ihn zu verteidigen. Erst dann wird das Proletariat ein Vaterland haben, wenn es die Staatsgewalt erobert hat und zum Herrn des Landes geworden ist. Dann erst ist das Proletariat verpflichtet, sein Vaterland zu verteidigen. Denn dann wird es seine eigene Macht und seine eigene Sache verteidigen, nicht aber die Macht seiner Feinde und die räuberische Politik seiner Unterdrücker. Das wird nochmal wiederkommen, diese Argumentation. Aber jetzt als nächsten Schritt werde ich zeigen, dass diese Form von nationaler Befreiung eben nicht nur auf die sogenannte Dritte Welt angewendet wird, sondern auch auf Deutschland. Und das wird besonders Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre sehr offensichtlich. Also die KPD hat sich in den 20er Jahren immer wieder über die Frage gestritten, ob man Deutschland zu Recht oder zu Unrecht als Kolonie bezeichnen sollte, und hat sich dann darauf geeinigt, dass man das tun sollte. Und 1930 hat die KPD ihr zweites Parteiprogramm nach ihrem Gründungsparteitag veröffentlicht, und dieses Programm hieß Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Diese Programmerklärung wurde 1930 auch von der Roten Fahne auf der Titelseite veröffentlicht. 1930 war die Zeit, in der die NSDAP schon gewaltige Erfolge hatte, und die KPD stellte sich ganz explizit in Konkurrenz zur nationalistischen NSDAP. Und die bemerkenswerte Stoßrichtung dieses Parteiprogramms bestand darin, der NSDAP nicht nur abzusprechen, eine sozialistische Arbeiterpartei zu sein, wie sie ja dem Namen nach hieß, sondern auch eine nationale Partei zu sein. Also so fängt diese Programmerklärung an. Die Faschisten, Nationalsozialisten, behaupten, sie seien eine nationale, eine sozialistische und eine Arbeiterpartei. Wir erwidern darauf, dass sie eine volks- und arbeiterfeindliche, eine antisozialistische, eine Partei der äußersten Reaktion, der Ausbeutung und Versklavung der Werktätigen sind. Und dann im weiteren Verlauf des Textes heißt es dann noch, der Nationalsozialismus sei ein nationalverräterischer Faschismus, und von sich selbst erklärte die KPD, es reiche nicht aus, und das ist auch eine Reaktion auf die NSDAP, die Macht des Auslandskapitals zu brechen, um das deutsche Volk zu befreien. Vielmehr müsse die Herrschaft der eigenen Bourgeoisie im eigenen Lande gleichzeitig gestürzt werden. Und andererseits richtete das Programm sich gegen den, Zitat, fortgesetzten Hoch- und Landesverrat an den Lebensinteressen der arbeitenden Massen Deutschlands. Und in den Wochen nach der Veröffentlichung dieser Programmerklärung zitierte die Rote Fahne aus Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die berichteten, dass die Programmerklärung gerade unter den Nationalsozialisten für Verwirrung sorge. In einer Zuschrift hieß es, in den Diskussionen sind die Nazis immer platt, wenn man ihnen sagt, dass gerade Marx es war, der sagte, das Proletariat müsse sich als herrschende Klasse, als Nation konstituieren. Begeistert wurde dann auch darüber berichtet, dass ehemalige nationalsozialistische Führer erklärt hätten, der Weg in die nationale Freiheit geht nur über die sozialistische Revolution. Und Richard Scheringer, der tatsächlich von der NSDAP zur KPD gewechselt ist, hat dann auch nochmal in der Roten Fahne schreiben dürfen, dass das Lager der sozialen und nationalen Befreiung allein der Kommunismus sei. Und jetzt würde ich euch vor diesem Hintergrund gerne einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Ernst Thälmann, Führer seiner Klasse, zeigen, in der das relativ deutlich wird. Bitte melden zu dürfen, Thälmann spricht schon. Wir Kommunisten lehnen den vorgelegten Veto auf das Entschiedenste an. Programm der nationalen und sozialen Befreiung erklärten wir, dass durch die Wiederaufrüstung der Militaristen unserem Volk die Katastrophe eines neuen Krieges vorliegt. Alles Landesverrat! Die nationale Befreiung kann niemals durch Krieg und Aufrüstung erreicht werden, sondern sie ist eng verbunden mit der sozialen Befreiung, mit dem Sturz des Kapitalismus. Sie wollen kein bolschewistisches Chaos! Bei einem Sechstel der Erde haben die Arbeiter bewiesen, dass sie ohne Kapitalisten leben können. Aber die Kapitalisten haben noch nie bewiesen, dass sie ohne Arbeiter leben können. Niemand will also Deutschland entwaffnen! Sie irren. Wir sind für ein derartiges Volk. Wenn die Geschicke des Volkes in den Händen des Volkes liegen, wie der Sowjetunion. Wir führen einen kompromisslosen Kampf gegen den eigenen und internationalen Kapitalismus. Insbesondere gegen den Versailler Vertrag und den amerikanischen Young-Plan. Also, nieder mit Versailles! Nieder mit dem Young-Plan! Nieder mit Versailles! Deutschland erwarten! Wer den Kapitalismus stützt, und Sie stützen ihn am abjahrtesten, Er stützt auch die Sklaverei des Versailler Vertrages und des Jahrplans. Okay. Also daran kann man sehen, die Widerlegung der Nazis besteht nicht darin zu sagen, wir sind nicht für die nationale Befreiung, sondern zu sagen, wir sind nämlich wirklich für die nationale Befreiung, aber ihr seid es nicht. Ihr stützt den Kapitalismus am rabiatesten und ihr stützt die Sklaverei des Versailler Vertrages und des Young-Plans. Kurz vor dieser Szene wird ein Konzernchef McFaller eingeblendet, der zitiert wird mit den Worten, also er spricht spricht auch im Reichstag mit so anderen Leuten und sagt dann nochmal, ich sage es ganz offen, wir sehen unsere Dollars nicht gerne in einer Hand, die zittert, erst wenn Deutschland von einer starken Hand regiert wird, und dann wird er unterbrochen. Also es sind letztlich die USA, die eine faschistische Regierung in Deutschland gewollt haben, und es sind nicht die deutschen Kapitalisten und es ist auch nicht das deutsche Volk. Eine Sequenz, hoffe ich, war auch gut verständlich, die sehr gut anknüpft an diese Titelseite mit den Parasiten. Also Thälmanns Aussage, auf einem Sechsel der Erde haben die Arbeiter bewiesen, dass sie ohne Kapitalisten leben können, aber die Kapitalisten haben noch nie bewiesen, dass sie ohne die Arbeiter leben können. Das ist ja genau diese Vorstellung. Die einen sind authentisch und echt und natürlich und reproduzieren sich selbst, aber die anderen existieren lediglich als Parasiten und sind deswegen auch nicht eigenständig lebensfähig. Also man merkt die ganze Zeit diese Doppelbewegung. Ja, wir sind immer gegen das Kapital im eigenen Lande, aber unsere Hauptstoßrichtung richtet sich gegen den Young-Plan und gegen den amerikanischen internationalen Kapitalismus. Das noch eine andere Sache, die mit dem Begriff des Finanzkapitals zusammenhängt. Ich glaube, viele kennen die Definition des Faschismus, die Georgi Dimitrov 1935 auf dem Kongress der Kommunistischen Nationale formuliert hat. Also die Definition des Faschismus als die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Eben klang schon so ein bisschen an, sowas Ähnliches hat Thälmann da auch gesagt. Das haben die Kommunisten auch tatsächlich Anfang der 30er Jahre schon so gesagt. Das wird dann in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, die 1966 in der DDR erschienen ist, wieder aufgenommen. Da heißt es, Walter Ulbricht habe Anfang der 30er Jahre die Verbindung zwischen der Hitler-Clique und dem Monopolherren aufgedeckt und die Nazis als die treueste Schutztruppe des Finanzkapitals entlarvt. Und auf einer großen Wahlkundgebung in Hamburg am 8. August 1930 charakterisierte Ernst Thälmann die Nazi-Partei als das gefährlichste und schmutzigste Werkzeug des deutschen Finanzkapitals. Also daran merkt man auch eine gewisse Ambivalenz. Mal wurde das Zentrum des Finanzkapitals in den USA verortet, mal in Deutschland und mal wurde es gar nicht näher lokalisiert. Vielleicht noch einen letzten Punkt zur Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung. Das wurde in dieser deutschen Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung überhaupt nicht kritisiert. Im Gegenteil, da wurde nochmal gelobt, dass mit ihrer Programmerklärung die KPD einen wirkungsvollen Schlag gegen den Chauvinismus geführt habe, diesen Hauptbestandteil der Ideologie des deutschen Imperialismus und Faschismus. Die Programmerklärung entlarvte die nationalen Beteuerungen der Nazis als bewusste Lügen. Es wurde nachgewiesen, dass die Nazi-Partei nicht, wie sie vorgab, gegen den Young-Plan und für die nationale Befreiung des deutschen Volkes kämpfte, sondern alle Lasten dieses Planes auf die für die nationale Befreiung des deutschen Volkes kämpfte, alle Lasten dieses Planes auf die Werktätigen abzuwälzen und Streik zu verhindern oder abzuwürgen. Und weiter heißt es in dem Zitat in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, in Wirklichkeit waren die Nazis dazu bereit, die räuberischen Ansprüche des ausländischen Finanzkapitals anzuerkennen und sich mit dem Faschismus und mit der Reaktion anderer Länder gegen die Werktätigen zu verbünden. Und jetzt werde ich einen kleinen Schwenk vornehmen und nochmal auf einen Zusammenhang eingehen, bei dem ich mich gefragt habe, ob Tobias Jäcker eigentlich letzte Woche darauf eingegangen ist, nämlich der Zusammenhang zum Antizionismus. Das wird oft erwähnt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und es gibt, wenn man von der Linken erstmal weggeht, gibt es allgemeiner den Zusammenhang, dass es eine Parallele gibt zwischen den Vorstellungen, die sich an Israel festmachen oder am Zionismus festmachen, und den Vorstellungen, die Amerika betreffen, nämlich dass beide oder zwischen ihnen soll die vermeintliche Gemeinsamkeit bestehen, dass sie beide künstliche Staaten wären, während alle anderen Staaten eben als natürlich gelten. In den Beiträgen in der Roten Fahne ist das daran zu merken, dass der Zionismus anders als alle anderen Nationalbewegungen nicht als Befreiungsbewegung galt. Die allererste Überschrift zum Zionismus, die ich in der Roten Fahne gefunden habe, lautete Zionismus, Kettenhund des englischen Imperialismus. Daran zeigt sie aber auch, dass zu der Zeit eben der Imperialismus nicht ausschließlich an den USA festgemacht wurde, wie das nach 1945 üblicher war. Also Großbritannien wird hier noch als entscheidende Großmacht gehandelt. Und das, eine weitere Sache ist bemerkenswert, an diesem Antizionismus errichtete sich nicht nur gegen die zionistische Bewegung, was schon sehr deutlich wäre in der Feindbildbestimmung, denn zur zionistischen Bewegung gehörte unter anderem auch die sozialistische oder anarchistische oder sogar kommunistische Kibbutzbewegung, sondern dieser Antizionismus richtete sich auch gegen viele Mitglieder der Kommunistischen Partei Palästinas, die eine dezidiert antizionistische Position vertreten hat. Ihre jüdischen Mitglieder, am Anfang hatte sie nur jüdische Mitglieder, strebten keinen jüdischen Staat in Palästina an. Und das war in der Kommunistischen Internationale auch bekannt. Also Mario Kessler, Historiker und Mitglied der Linkspartei, hat in einer Veröffentlichung geschrieben, es war in der Kommentaren gut bekannt, dass die KP Palästina als damals einzige politische Kraft unter den Juden im Nahen Osten nicht nur den Zionismus ablehnte, sondern dies mit einem Kampf gegen den arabischen Chauvinismus und britische Mandatspolitik verband. Im Laufe der 20er Jahre nahm die KP Palästina mehrere arabische Mitglieder auf und damit unterschied sie sich bereits von der Zusammensetzung von den meisten Gruppierungen im britischen Mandatsgebiet Palästina oder im Nahen Osten. Wie Ruth Lubitsch, die 1931 zur KP Palästina kam, sich erinnert, war es bei einer Versammlung dieser Partei das erste Mal, wie sie schreibt, dass sich Araber und Juden zusammen sitzen sahen. Dass die Mitglieder der KP Palästina gegen den zionistischen Anspruch eines jüdischen Staates waren, bedeutete allerdings nicht, dass sie nicht für ihre nationale Selbstbestimmung als Jüdinnen und Juden kämpften und damit sich gegen die britische Mandatsmacht kämpften oder einsetzten. In diesem Zusammenhang diskutierten sie über Fragen nach ihrer nationalen Identität, was sich zum Beispiel an der Frage festmachte, welche Sprache sie sprechen wollten, Jiddisch als die Sprache, die viele von ihnen noch beherrschten, oder Hebräisch als eine Frage, die für eine zionistische Zukunft stehen würde. Und zur gleichen Zeit setzte die KP Palästina verstärkt auf die Kooperation mit der arabischen Nationalbewegung und schürte auch das nationale Selbstbewusstsein der arabischen Bevölkerung. Ich habe ja Josef Berger schon zitiert, was sie damit wollten. Also man könnte Nationalismus benutzen als Waffe gegen den Imperialismus und dann würde sich das Problem irgendwann wieder von selber erledigen. Dass diese Politik betrieben wurde von der KP Palästina, ist vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass sie selber Opfer arabischer Nationalisten wurde, und zwar Anfang der 20er Jahre. Bei einer Demonstration zum 1. Mai 1921 wurden die Mitglieder der KP Palästinas angegriffen und die Gewalt dehnte sich bald auf Jüdinnen und Juden allgemein in Jaffa aus. Ein Mitglied der Partei zeigte in der internationalen Pressekorrespondenz, dem Mitteilungsorgan der Kommunistischen Internationale, die Gefahren dieses arabischen Nationalismus und schildert folgendermaßen die Situation. Am 1. Mai 1921 veranstalteten die Kommunisten eine Demonstration, die von den Mitgliedern der gelben Gewerkschaften angegriffen wurde. Die eingeborene Bevölkerung, deren Pogromstimmung von den englischen und französischen Provokateuren und von ihren eigenen Nationalisten schon lange geschürt wurde und die den Sinn der Demonstration nicht begriff, stürzte sich auf die Demonstranten und ging dann zu einem allgemeinen Pogrom gegen die Juden über. Und bei diesem Angriff wurden 43 Menschen getötet und 134 verletzt. Die Polizei der britischen Mandatsmacht tötete 14 Araberinnen und Araber, also vor allen Dingen auch, um weitere Gewalt einzuschränken. Und das ist also die Situation, in der man in Deutschland im Zentralorgan der KPD lesen konnte, dass der Zionismus der Kettenhund des englischen Imperialismus sei. Und Ende der 20er Jahre, also parallel zu der Situation, die wir gerade in dem Film gesehen haben, erreichte auch die Berichterstattung über Palästinas Befreiungskampf ihren Höhepunkt. Und zu dieser Zeit wurde noch selbst erwähnt, dass die Entwicklung der arabischen Bewegung zum großen Teil unter dem Einfluss der Effendis, der Großgrundbesitzer, stehe. Doch deren maßgebliche Beteiligung sollte an dem positiven Charakter des Araberaufstands nichts ändern. Am 23. August 1929 begannen im ganzen Mandatsgebiet pogromartige Ausschreitungen, deren Verlauf bis Ende August 133 Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Es wird in der historischen Forschung bis heute über die Ursachen dieser Ausschreitungen diskutiert. Es gibt allerdings deutliche Hinweise, dass die Gewalt nicht ein spontaner Ausbruch gewesen ist, sondern längere Zeit geplant war. So hatten zum Beispiel, wie Tom Segev ausführt, christliche Bewohnerinnen und Bewohner vor den Unruhen ihre Häuser mit einem Kreuz gekennzeichnet, also um sich als Christen gegen Angriffe zu schützen. Und diese Gewalt richtete sich nicht nur gegen die zionistischen Siedlungen. In Hebron und Safed waren vor allem orthodoxe Jüdinnen und Juden, deren Gemeinschaften schon lange vor der zionistischen Siedlung bestanden hatten, Ziel der Angriffe, die unter Parolen wie Schlachte die Juden geführt wurden. Und für die Mitglieder der KP Palästina waren die Ereignisse auch deswegen ein Schock, weil sie selbst diesen Angriffen ausgesetzt waren, aber vor allen Dingen auch, weil sie merkten, dass ihre Politik der Zusammenarbeit zwischen arabischer Bevölkerung und jüdischer Bevölkerung nicht aufging. Also das war die Hoffnung der KP Palästina, man könnte da zusammenarbeiten. Josef Berger beschrieb die Gewalt mit den eindrücklichen Worten: Die fanatischen Massen mohammedanischer Bauern hätten sengend und mordend vor allem die unbewehrten armen jüdischen Siedlungen, Synagogen und Schulen angegriffen und furchtbare Blutbäder angerichtet. In der Talmud-Schule von Hebron wurden 60 jüdische Schüler, auch Kinder, getötet und verstümmelt. In der Kolonie Mosa wurde eine jüdische Familie samt Frau und Kind abgeschlachtet. Das ist also Ausdruck des Schocks, den die jüdischen Mitglieder der KP Palästina erfahren haben, die zumindest davor warnt, dass es hier ein Problem mit Antisemitismus geben könnte, mit Judenhass. Aber die Kommunistische Nationale hat nach ganz kurzer Zeit die Ereignisse ganz anders bewertet und hat gefordert, die Gewalt als den Beginn einer arabischen Aufstandsbewegung zu sehen. Und von der Beschreibung von Josef Berger fand sich in der Tageszeitung der KPD kein Wort. Vielmehr erschien die rote Fahne am 28. August 1929 mit dem Beitrag auf der ersten Seite: Der Araberaufstand wächst. Und dieser Beitrag begrüßte, wie die rote Fahne selbst schrieb, die Angriffe der arabischen Bevölkerung auf die jüdische Bevölkerung. Trotzdem wurde nicht mal erwogen, ob die Gewalt Ausdruck von Judenfeindschaft sein könnte. Ich habe das deswegen auch diesen Schwenk gemacht, um zu diesem Zitat zu kommen. Und da zeigt sich dann, glaube ich, welche Verbindung besteht zwischen Anti-Amerikanismus und Antizionismus. Also dieser Artikel, ich lese jetzt mal ein längeres Zitat vor als das, was hier an die Wand geworfen ist, fasste die grundsätzliche Position der KPD zusammen. In dem Artikel heißt es: Besonders charakteristisch für die Entwicklung dieser Bewegung ist, dass die Angriffe der Araber nicht auf die jüdische Bevölkerung beschränkt bleiben, sondern sich gegen ihren Hauptfeind, den englischen Imperialismus, zu richten beginnen. Die Kämpfe in Palästina werden von den Zionisten in einer Reihe von Ländern mit nationalistischen Demonstrationen beantwortet. Es ist charakteristisch, dass der stärkste Widerhall in Amerika zu finden ist, wo die jüdischen Finanzmagnaten, die Geldgeber der zionistischen Bewegung, die gleichzeitig viele Millionen Dollars in Palästina angelegt haben, von der Regierung schärfstes Eingreifen gegen die arabischen Rebellen fordern. Auf ihren Druck hat die amerikanische Regierung durch ihren Botschafter in London, General Dawes, an die Labour-Regierung die Forderung stellen lassen, energische Maßnahmen in Palästina gegen die Araber zu ergreifen. Die Entwicklung der arabischen Aufstandsbewegung, die noch zum großen Teil unter dem Einfluss der Effendis, Großgrundbesitzer, steht, hat, wie die letzten Meldungen zeigen, an Umfang zugenommen und richtet sich, wie die Überfälle auf Regierungsgebäude und Polizeistationen sowie englische Truppen beweisen, folgerichtig gegen die Hintermänner des Zionismus in Palästina, die englischen Imperialisten. Sie birgt in sich die Möglichkeit der Entfachung der gesamtarabischen Aufstandsbewegung gegen die englischen imperialistischen Unterdrücker. Die Schläge, die die arabischen Eingeborenen gegen die zionistische Bourgeoisie und den zionistischen Faschismus in Palästina führen, sind gleichzeitig Schläge gegen England. Also, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt alle von euch jeden einzelnen Satz verstanden haben, aber ich glaube, selbst wenn ich es schnell vorgelesen habe, ist klar geworden, dass dieser Beitrag ein ganz simples Freund-Feind-Schema formuliert. Also auf der einen Seite der arabische Aufstand und auf der anderen Seite zionistische Bourgeoisie und zionistischer Faschismus und als das, was dahinter steht, die jüdischen Finanzmagnaten in den USA und der britische Imperialismus. Eine Bezeichnung wie die arabischen Eingeborenen zeigt, dass auch die pro-arabische Positionierung nicht von rassistischen Vorstellungen frei war. Das war in dem Artikel, den ich vorher zitiert habe, auch schon mal zu hören. Der Ausdruck war zwar positiv gemeint und sollte bedeuten, dass diese Menschen die einzige autochthone Bevölkerung bilden würden und ihnen das Land deswegen gewissermaßen gehören würde. Trotzdem wird dadurch eine Differenz zu Mitgliedern der KPD markiert, die Rote Fahne natürlich niemals als deutsche Eingeborene bezeichnet hätte. Der Hauptfeind, der hinter allem stand, war nach der Darstellung der Roten Fahne 1929 noch die englischen Imperialisten, die Hintermänner des Zionismus. Allerdings gibt es einen bemerkenswerten Unterschied in der Erklärung des Imperialismus zwischen Großbritannien und den USA. Einerseits wird gesagt, dass das Verhältnis der jüdischen Bourgeoisie zum britischen Imperialismus besteht, sie seien auf Leben und Tod verbunden, aber gleichzeitig wird noch gesagt, dass Großbritannien im Nahen Osten eigene Interessen verfolgt und dafür die zionistische Bewegung benutzt. Der US-amerikanische Imperialismus hingegen wurde mit dem Druck der jüdischen Finanzmagnaten erklärt. Und da sind die Bilder, die ja nach 45 wieder sehr verbreitet wurden von der jüdischen Lobby oder der israelischen Lobby, die Politik in den USA bestimmen würde. Da ihr noch so still und aufmerksam seid, werde ich jetzt einfach nochmal auf Rosa Luxemburg eingehen, weil es mir wichtig ist, oder weil ich hoffe, dass das auch deutlicher macht, zu zeigen, was an diesem Anti-Imperialismus der Kommunistischen Internationale grundsätzlich schiefgelaufen ist. Und dann wird, glaube ich, auch deutlich, an welche Vorstellung der Anti-Amerikanismus in der Linken anknüpft. Also während Lenin den Imperialismus als Herrschaft des Finanzkapitals definierte, also als einen fertigen Zustand, in dem sich die Welt befindet, und als eine Herrschaft des Finanzkapitals, gegen das sich das Proletariat und alle unterdrückten Völker der Welt zur Wehr setzen sollten, beschrieb Rosa Luxemburg den Imperialismus als einen globalen Machtkampf, an dem alle kapitalistischen Gesellschaften mehr oder weniger beteiligt seien. In ihrem dicken Buch zum Imperialismus stand, also von Luxemburg, stand diese Auseinandersetzung mit dem Imperialismus ganz am Schluss, also ganz am Ende ihres 400 Seiten starken Buches, und ergab sich bei ihr tatsächlich aus einer Marx-Exegese, nämlich der Frage, wie im Anschluss an Marx die erweiterte Reproduktion zu verstehen ist. Um das etwas allgemeinverständlicher auszudrücken, Luxemburg ging der Frage nach, warum es in kapitalistischen Gesellschaften trotz eines immensen Reichtums gleichzeitig und wiederkehrend zu Überproduktion, Engpässen und Unterversorgung komme. Und dann hat sie eine originelle Lesart von Marx und kommt zu dem Schluss, dass kapitalistische Gesellschaften nur so lange funktionieren und sich reproduzieren können, solange es noch nicht oder solange es noch vorkapitalistische Gesellschaften gäbe. Wäre die ganze Welt der kapitalistischen Wirtschaftsform unterworfen, so Rosa Luxemburg, dann würde der Kapitalismus an sich selbst zugrunde gehen. Zitat von einer der letzten Seiten aus dem Buch Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Der Kapitalismus ist die erste Wirtschaftsform mit propagandistischer Kraft, eine Form, die die Tendenz hat, sich auf dem Erdrund auszubreiten und alle anderen Wirtschaftsformen zu verdrängen, die keine andere neben sich duldet. Er ist aber zugleich die erste, die allein ohne andere Wirtschaftsformen als ihr Milieu und ihren Nährboden nicht zu existieren vermag, die also gleichzeitig mit der Tendenz zur Weltform zu werden an der inneren Unfähigkeit zerschellt, eine Weltform der Produktion zu sein. Heute gibt es solche Positionen auch als Krisentheorien. Und ein anderer Begriff oder ein anderer Name für diese Tendenz zur Weltform zu werden, war bei Rosa Luxemburg Imperialismus. Also Rosa Luxemburg definierte Imperialismus folgendermaßen: Der Imperialismus ist der politische Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nicht-kapitalistischen Weltmilieus. Und zu dem Zeitpunkt, als sie diese Untersuchung schrieb, 1912, war sie noch der Meinung, dass geografisch dieses Milieu noch die weitesten Gebiete der Erde umschließen würde. Das heißt, nach dieser Analyse war Imperialismus eben nicht die bestimmte Politik eines Staates, sondern die Folge eines strukturellen Problems, mit dem jede kapitalistische Gesellschaft zu kämpfen hat. Also eine Folge eines inneren Widerspruchs des Kapitalismus. Und das Problem waren nach Luxemburg nicht nur fehlende Absatzmöglichkeiten für die große Menge an Waren aus den kapitalistischen Metropolen. Das war auch ein Problem, aber nicht das Hauptproblem. Es ging auch nicht nur um das Potenzial preiswerter Arbeitskräfte, sondern es ginge darum, dass sich die kapitalistische Akkumulation selber in diesen Gesellschaften vollziehen kann. Also letztlich den Prozess in Gang zu setzen, dass aus Geld mehr Geld wird. Und deswegen umfasste nach ihrer Ansicht die kapitalistische Akkumulation zwei Aspekte. Die eine ist die, die im Marx'schen Kapital Band 1 bis Band 3 ausführlich analysiert wird und die sie folgendermaßen wiedergibt. Die kapitalistische Akkumulation hat somit als Ganzes, als konkreter geschichtlicher Prozess, zwei verschiedene Seiten. Die eine vollzieht sich in der Produktionsstätte des Mehrwerts, in der Fabrik, im Bergwerk, auf dem landwirtschaftlichen Gut und auf dem Warenmarkt. Die Akkumulation ist von dieser Seite allein betrachtet ein rein ökonomischer Prozess, dessen wichtigste Phase zwischen dem Kapitalisten und dem Lohnarbeiter sich abspielt. Okay, das ist Marx. Und jetzt kommt Rosa Luxemburgs Analyse dazu und damit erklärt sie den Imperialismus. Die andere Seite der Kapitalakkumulation vollzieht sich zwischen dem Kapital und nicht-kapitalistischen Produktionsformen. Ihr Schauplatz ist die Weltbühne. Hier herrschen als Methoden Kolonialpolitik, internationales Anleihesystem, Politik der Interessensphären, Kriege. Hier treten ganz unverhüllt und offen Gewalt, Betrug, Bedrückung, Plünderung zutage und es kostet Mühe, unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses aufzufinden. Also eine sehr drastische Schilderung, eine sehr deutliche Schilderung. Man kann nicht sagen, dass Rosa Luxemburg irgendwie etwas vom Imperialismus hält. Und trotzdem formuliert sie keine eigene antiimperialistische Position. Oder anders ausgedrückt, Luxemburg benannte ganz anders als die kommunistische Internationale Mitte der 20er Jahre und heutige Anti-Imps kein neues revolutionäres Subjekt und suchte das nicht etwa in den nationalen Befreiungsbewegungen oder in den unterdrückten Völkern. Vielmehr warnte Rosa Luxemburg, wie ihr Biograf Peter Nettel mal geschrieben hat, dass wenn in einer ziemlich ungebildeten Arbeiterklasse nationalistische und sozialistische Tendenzen gegeneinander kämpften, dann würde der Sozialismus der Verlierer sein. Ihre Differenzen, und das wird an diesem Zitat, glaube ich, deutlich, ihre Differenzen ergaben sich aber nicht nur daraus, dass Rosa Luxemburg einen klar antinationalen Standpunkt vertreten hat, sondern dass sie sich auf strukturelle Probleme, die zum Imperialismus führen, konzentrierte. Und das findet sich in diesem Zitat, in der Aussage, es sei sehr schwierig, unter dem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses zu analysieren. Aber genau das sei es, worauf es ankäme. Also das muss eine Marx'sche Analyse bringen oder eine ökonomische Erklärung des Imperialismus. Und damit kann ich hoffentlich ein bisschen, wie sagt man, ex negativo deutlich machen, welche grundlegenden Probleme hinter diesem Anti-Amerikanismus stecken, nämlich die Vorstellung, dass der Stärkste im Machtkampf auch gleichzeitig der Verursacher dieses Machtkampfes ist und dass man sich deswegen an den Kämpfen der anderen Nationen in diesem Machtkampf beteiligen müsste. Also dieser Prozess von Imperialismus ist, wie Luxemburg gezeigt hat, ein globaler und an ihm nehmen alle Nationen teil, die einen mit mehr und die anderen mit weniger Macht und die einen mit mehr Erfolg und die anderen weniger. Und dieser Prozess des Imperialismus lässt sich eben nicht bekämpfen, indem man die mächtigsten Nationalstaaten bekämpft und damit auf den Nationalismus der Schwächeren, der unterdrückten Völker setzt. Damit würden, wenn das klappen würde, was im Moment sowieso nicht danach aussieht, damit würden im erfolgreichsten Fall nur die Karten nur verteilt. Aber das Spiel würde sich überhaupt nicht ändern. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.